I love the fact that we're not so many people this morning. This is great. Ich liebe es, dass wir heute nicht so viele sind. You know, I think, I hope people are listening to my request. Also ich hoffe ja, dass die Leute sich so meine Bitte angehört haben und der gefolgt sind. And there will be a full service in the second service. Und dass der zweite Gottesdienst dann voll wird. You saw how full it was last week, right? Du wisst ja, wie voll es letzte Woche hier beim And ersten I put Mal. Out three emails, please come to the second service. Drei E-Mails habe ich verschickt. Bitte komm zum zweiten Gottesdienst. And I think that that's why they're not here. I hope that that's why they're not here. Und ich hoffe, das ist, warum sie heute nicht hier so, sind. So, I have faith. Ich habe Glauben. Okay, I'm walking on water here. No. Okay. Now, I really have to put out a very serious request to all of you. Und ich muss euch auch noch ja, ganz ernsthaft um etwas bitten. We have a great church. Wir haben eine tolle Gemeinde. And we need everyone to be involved. Und wir benötigen es auch, dass wirklich jeder sich ja, engagiert. And we really need a lot of help in a lot of areas. Und wir brauchen viel Hilfe auf in vielen verschiedenen Bereichen. We need more children's workers. Wir brauchen mehr Kindermitarbeiter. It would be great to be able to get to where we can have children's service in the second service also. Und es wäre toll, wenn wir auch während dem zweiten Gottesdienst irgendwann einen Kindergottesdienst anbieten können. But right now we can't offer children's care in the second service because we don't have enough workers. Aber im Moment können wir das noch nicht, weil wir einfach nicht genug Mitarbeiter haben. And here is a great plan. Here Und is a great plan. Jetzt kommt ein großartiger Plan. Sacrifice and serve in one service and then sit and receive in the other service. Gib ein Opfer und diene während eines Gottesdienstes und dann empfange im zweiten Gottesdienst. So you don't have to miss church. If you don't want to serve because you don't want to miss the Gottesdienst, then stay for the other one. Wenn du nicht dienen möchtest, weil du nichts verpassen möchtest im Gottesdienst drin, dann brauchst du das auch nicht, weil du dann einfach im zweiten Gottesdienst etwas empfangen kannst. I'm smiling, everybody. Come on. Smile. Sometimes serving, you know, really doing, accomplishing the work of God takes sacrifice. Und manchmal benötigt es einfach wirklich Opfer, wenn man so den Willen Gottes und den Plan Gottes erfüllen möchte. So we're talking about children's workers. Also es geht um Kindermitarbeiter. We need people to help with the food on Sundays between the two services. Wir brauchen auch Leute, die mithelfen beim Essen, was es so zwischen den Gottesdiensten gibt. We always need people to help clean the church. Wir brauchen immer Leute, die helfen, die Gemeinde zu putzen. If you want to put a smile on Priscilla's face, volunteer to clean. Wenn du Priscilla zum Lächeln bringen willst, dann melde dich freiwillig zum Putzen. Ben needs help in the sound. Ben braucht auch Hilfe bei der Technik. And so please, somebody, people step up and help. Again, if you can be in one service and serve in another service. Und auch hier gilt, du kannst beim einen Gottesdienst dienen und mithelfen und bei dem zweiten Gottesdienst dann genießen. Okay, now I know that everybody's just ready to say yes, I'm there. Also ich weiß, dass ihr jetzt alle unbedingt sofort sagen wollt, ja, das will ich machen. Again, I'm walking on water. I believe it in faith. Also ich glaube es jetzt einfach im Glauben. But thank you, really. Thank you for everything you're doing, but thank you for getting involved and being really helping this church be successful. Ja, und danke auch für all das, was ihr hier tut und dass ihr dazu beitragt, dass die Gemeinde erfolgreich ist. Now, I want to tell you I'm really excited about the series of messages I'm going to begin today. Und jetzt bin ich auch ja, total aufgeregt darüber, die Predigtreihe, die ich heute anfangen werde. And we're going to be talking about how you can enter into a new world for you through prayer. Und wir werden darüber reden, wie du in eine für dich neue Welt eintreten kannst durch Gebet. Let's turn to Matthew chapter 20, verses 29 through 34. Und lasst uns Matthäus 20, Vers 29 bis 34 aufschlagen. Als Jesus mit seinen Jüngern Jericho verließ, folgte ihm eine große Menschenmenge. Am Straßenrand saßen zwei Blinde. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren die beiden an, sie sollten still sein, aber die schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen, rief die beiden zu sich und fragte sie, was wollt ihr, was soll ich für euch tun? Herr, sagten sie, wir möchten sehen können. Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten ihm. Now I can't imagine myself what it is to be blind. Also ich kann mir selbst nicht vorstellen, was es bedeutet, blind zu sein. To have the whole world in darkness before you. Einfach so die ganze Welt liegt in Finsternis vor dir. The other night Priscilla was cleaning our spare room. Und letztens hat Priscilla so unser extra Zimmer sauber gemacht. So she was moving a lot of things out of the room. Und so hat sie auch ganz viele Dinge aus diesem Zimmer erstmal hinausgeschafft. And she wanted me to bring a TV and a TV stand here to the church. Und sie wollte, dass ich so einen Fernseher und den dazugehörigen dieses Tischchen mit hier in die Gemeinde bringe. So she put it in the hallway so I could bring it the next day. Deshalb hat sie die in den Flur gestellt, so dass ich es am nächsten Tag mitbringen konnte. So that night I got up in the middle of the night to I was not sleeping, so I wanted to study. Also und dann in der darauffolgenden Nacht konnte ich nachts nicht schlafen, deswegen bin ich aufgestanden und wollte ein bisschen lesen. But I didn't want to wake Priscilla up. Ich wollte Priscilla nicht aufwecken. So I snuck out of bed. Also bin ich so aus dem Bett rausgeschlichen. And I didn't turn on the light. Ich habe das Licht nicht angemacht. And bam, I ran right into that television set. Und bin voll in diesen Fernseher reingerannt. I hit my leg, of course. And what is that? Hab mein Bein gestoßen und habe mich gefragt, was das ist. And I just ran right into it. And I that's as much as I know about blindness. Und das ist so viel, wie ich mir irgendwie zu blind sein vorstellen kann. But think about these men for a minute. Aber stellt euch mal diese Männer für einen Moment vor. Their whole lives. Ihr ganzes Leben lang. Are spent without any kind of light, without any kind of colors. Without any ability to see faces. Haben sie verbracht ohne irgendein Licht, ohne irgendwelche Farben, ohne irgendwelche Gesichter sehen zu können. They were locked into a certain world. Sie waren eingeschlossen in eine bestimmte Welt. Now it's wonderful how the grace of God helps people who are blind. Und es ist wundervoll, wie Gottes Gnade Menschen hilft, die blind sind. But I'll tell you what, it's a totally different world than the world of those who can see. Aber es ist eine komplett andere Welt als die von denen, die sehen können. And in one day. Und an einem einzigen Tag. In one moment. In einem Moment. These men entered into a new world. Sind diese Männer in eine andere Welt reingekommen. They could see the colors of the trees. Und sie konnten plötzlich die Farben der Bäume erkennen. They could see the smiles on the faces. Und das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen. They could see the sun bright in the sky. Und sie konnten die Sonne ganz hell am Himmel sehen. They could see the stars at nighttime. Und die Sterne während der Nacht. They could see all of the things that you and I take for granted. Und sie konnten all diese Dinge sehen, die für uns einfach selbstverständlich sind. They went from one life. Sie sind von einem Leben to a completely different life. In ein komplett anderes gekommen. In a moment. In einem einzigen Moment. And what was the key for them going into that new life? Und was war der Schlüssel, wie sie in dieses neue Leben kommen konnten? We read in the scriptures that they cried out to Jesus. Wir haben in der Bibel gelesen, dass sie zu Jesus geschrien haben. Have mercy on us, son of David. Hab Erbarmen mit uns, Sohn David. We need your help, son of David. Wir brauchen deine Hilfe, Sohn David. So they were crying out for help. Also sie schrien um Hilfe. But Jesus did something very interesting at that moment. Und dann hat Jesus etwas sehr Interessantes getan. He said to them, "What do you want from me?" Er hat sie gefragt, was wollt ihr von mir? What is it that you're looking for from me? Was soll ich für euch tun? Now they could have answered, "Jesus, we need some money because we need to feed ourselves." Und sie hätten antworten können, Jesus, wir brauchen Geld, damit wir uns ernähren können. That's the life they knew. Das war das Leben, was sie erkannten. That's the normal thing that they were involved with. Und das, so haben sie normalerweise gehandelt. They were reaching out. We need help from people. Und sie haben sich so zu den Leuten ausgestreckt und haben um Hilfe geschrien. Please give us some money or give us some food so we can survive. Bitte gebt uns Geld, gebt uns Essen, damit wir überleben können. But these people had a different answer. Aber diese Menschen hatten jetzt eine andere Antwort. They weren't looking for just survival. Ihnen ging es nicht nur um das bloße Überleben. They weren't looking to just get by for the next day. Und es ging ihnen nicht nur darum, so den nächsten Tag zu überstehen. They realized they wanted a life change. Es war ihnen bewusst, dass sie eine Lebensveränderung brauchten. And they said to Jesus very clearly, und sie haben ganz klar zu Jesus gesagt, we want to see. Wir wollen sehen. We need our sight. Wir brauchen unsere Sicht. And that simple prayer und dieses ganz einfache Gebet caused them to be able to move into a whole new world. Hat bewirkt, dass sie in eine ganz neue Welt eintreten konnten. When they opened up their heart and said, "We want to go deep." Und als sie ihr Herz geöffnet hatten und gesagt haben, dass sie tiefer wollten. We don't want the same old thing. Wir wollen nicht mehr das alte, normale Ding. We don't want to continue in our darkness. Wir wollen nicht weiter in unserer Dunkelheit verbleiben. We don't want to remain in our prison. Und wir wollen nicht länger in unserem Gefängnis bleiben. We want freedom. Wir wollen Freiheit. And we're looking to you. Und wir schauen zu dir deswegen. We want to see. Wir wollen sehen können. And Jesus worked a miracle instantly in their lives. Und dann hat Jesus sofort ein Wunder in ihrem Leben bewirkt. By that simple confession. Durch dieses simple Eingeständnis. We want to see. Wir wollen sehen. Their life changed. Und so hat sich ihr Leben verändert. Every one of us face things in our lives like those blind men. Und wir alle sind irgendwie mit solchen Dingen konfrontiert, die auch mit denen diese Blinden konfrontiert we have waren. Situations we face in our hearts. Und wir haben Situationen in unserem Herzen. We're broken people. Wir sind zerbrochene Menschen. There's so many areas of our lives that are broken. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die zerbrochen sind. What do we want? Was wollen wir? Do we want to survive? Wollen wir überleben? Do we want to just get by to the next day? Wollen wir einfach nur so zum nächsten Tag hin überstehen können? Or do we really want freedom? Oder wollen wir wirklich Freiheit? In our church, I don't want to just get by to the next day. Und in unserer Gemeinde möchte ich nicht einfach so den nächsten Tag überstehen können. As a church and the vision that we have to touch people's lives, I don't want to just be normal. Und als Gemeinde, so die Vision, die wir haben, andere Menschen zu berühren, ich möchte nicht, dass wir einfach normal sind. Oh God, just give us enough money so that we can pay the rent next month. Herr, gib uns doch einfach genug Geld, damit wir die Miete des nächsten Monats bezahlen können. My faith is higher than that. Mein Glaube geht weiter als das. I want us to go deeper than that. Ich möchte, dass wir tiefer dringen als I das. I want us to think more about more than just us being able to get together ourselves. Ich möchte, dass es uns um mehr geht, als dass wir einfach nur hier unter uns zusammenkommen können. And I believe we as a church can move into a new world. Und ich glaube, dass auch wir als Gemeinde in eine neue Welt eintreten können. A very successful world. Eine sehr erfolgreiche Welt. A world where we can touch and we can affect thousands of people. Eine Welt, in der wir Tausende von Menschen beeinflussen und berühren können. Not so that we can be, I've said it so many times, not so we can be big. Nicht damit wir irgendwie groß werden. I don't want to be big. Ich möchte nicht unbedingt groß sein. I want to be effective. Ich möchte einflussreich sein. I want to see thousands of lives touched. Ich möchte, dass Tausende von Leben berührt werden. Thousands of people set free. Dass Tausende von Leben freigesetzt werden. The love of God changing hearts. Dass die Liebe Gottes Herzen berührt und verändert. And we can be that people. Und ich glaube, dass wir dieses Volk sein können. So what I'm going to be talking about in these next day, these next weeks. Und worüber ich so die nächsten Wochen reden werde. Is the simpleness of prayer. Ist die Einfachheit des Gebets. And how you can enter into a new world through prayer. Und wie man in eine neue Welt durch Gebet eintreten kann. My heart is on fire. Und mein Herz ist unter Feuer. With this simple truth. Mit dieser einfachen Wahrheit. That when we ask. Dass wenn wir bitten. When we come before God. Dass wenn wir vor Gott kommen. He answers. Dass er uns antwortet. He answers. Dass er antwortet. And it's so simple. Und es ist so einfach. These men who talked to Jesus, they didn't say some dramatic religious prayer. Und diese Leute da in der Bibel, die Wir haben nicht irgendwie ein ganz dramatisches, religiöses, großes Gebet gesprochen. They didn't go through hours and hours and hours of this agony. Und sie sind nicht durch Stunden und Stunden der Angst durchgegangen. Now we'll talk about intercession in this series too. There's a place for intercession. Also wir werden auch so über Fürbitte reden, und das ist Fürbitte ist auch ein wichtiger eine wichtige Sache. But we need to understand the simpleness where Jesus says, if you ask, you will receive. Aber wir müssen auch diese Einfachheit verstehen, da wo Jesus gesagt hat, wenn du bittest, dann wirst du empfangen. So what I want us to do is I want us to look at the Lord's Prayer, the model prayer that the Lord gave. Und ich möchte, dass wir uns jetzt auch so das Gebet des Herrn anschauen, also sozusagen unser Modell des Gebets. And we're gonna examine this. Wir werden das untersuchen. And we're going to see how this can work in us. Wir werden schauen, wie das auch in uns wirken kann. So let's read this prayer from Matthew chapter 6, verses 9 through 13. Und so lasst uns in Matthäus 6, Kapitel 9, Vers 9 bis 13 lesen. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Now we're going to start right at first verse there. Und lasst uns einfach mit dem ersten Vers anfangen. After he says this is the way you should pray. Nachdem gesagt hat, so sollt ihr beten. And we're going to start with two words. Und wir werden mit zwei Worten anfangen. Our Father. Unser Vater. I'm going to set this right here. Ich werde das hier hinstellen. Special gift from my daughter. Das ist ein besonderes Geschenk von meiner Tochter. Something like this is just really precious to a father's heart. Und so etwas ist einfach sehr besonders für ein Vaterherz. Picture of a child with his father. Ein Bild von einem Kind mit seinem Vater. Now, I don't want to just go into all of the different aspects of a single word. Also ich möchte jetzt nicht in all die verschiedenen Aspekte eines einzigen Wortes gehen. But there's a powerful truth that we need to understand about what Jesus said or how Jesus taught us to pray. Aber da steckt so eine ganz kraftvolle Wahrheit dahinter, in dem wie Jesus uns gesagt hat, dass wir beten sollen. He's meeting with his disciples. Er hat sich mit seinen Jüngern getroffen. He said, listen, there's people out there praying and they're not praying in a way that is effective. Und er hat ihnen gesagt, hört zu, da draußen, es gibt ganz viele Menschen, die beten, aber sie beten nicht auf eine Weise, die effektiv ist. They're being hypocrites. Sie sind Heuchler. They're going through all of the mechanics of prayer. Und sie gehen durch all diese formalen Strukturen eines Gebetes. But that's not the prayer that I want you to pray. Aber das ist nicht das Gebet, wie ihr beten sollt. This is the way I want you to pray. So sollt ihr beten. Our Father. Unser Vater. Now we'll stop right there. Wir werden damit aufhören. Our Father. Our. Unser Vater. Unserer. Now he's speaking to several people. Also er hat mit mehreren Leuten geredet. I think if he was just talking to one person, wenn er jetzt nur mit einer Person geredet hätte, he would say, the way you pray is my Father. Dann hätte er wahrscheinlich zu ihr gesagt, so wie du beten sollst, ist mein Vater. Prayer is personal. Gebet ist persönlich. It is not mechanics. Und es sind keine mechanischen Strukturen. It's not going through a list of things and saying, here God, this is the duty I have today, I'm going to do this because this is what I need to do. Und es geht nicht darum, eine Liste durchzuarbeiten und zu sagen, Herr, das ist heute meine Pflicht und hilf mir dabei. Child doesn't come to his father. Ein Kind kommt nicht zu seinem Vater. And say, here's my list for today. Und sagt zu ihm, das ist meine Liste für heute. I mean, I understand that sometimes we forget things, so we have to write them down. That's okay. Also ich weiß, manchmal vergessen wir Dinge, deswegen müssen wir sie aufschreiben. But coming to God is personal. Aber zu Gott zu kommen ist persönlich. Jesus did something amazing. Und Jesus hat etwas Unglaubliches getan. He changed the whole atmosphere of how we relate to God. Er hat diese komplette ganze Atmosphäre verändert, wie wir zu Gott kommen können. I wanted to confirm this, so this morning I did a word search. Und ich wollte das wirklich fest hier bestätigen, deswegen habe ich heute Morgen auch so eine Wortsuche gemacht. And I went through the entire Bible. Und ich bin so durch die ganze Bibel durchgegangen. And I looked very quickly. Und ich habe ganz schnell natürlich geschaut. At every place in the Bible where the word Father is found. Ich habe mir jede Bibelstelle angeguckt, wo es um das Wort Vater auch geht. A couple thousand places, so it was very quickly. Also mehrere Tausende, also es war wirklich nur ganz oberflächlich und schnell. I only found about 6 verses in the Old Testament where God was referred to as Father. Und im Alten Testament habe ich nur etwa 6 Stellen gefunden, wo, als es um den Vater ging, Gott gemeint war. But almost every time you see Jesus or hear Jesus talking about God, he says, my Father. Aber jedes Mal, wenn man davon liest, wenn man von Jesus liest und er von Gott geredet hat, hat er gesagt, mein Vater. He said, I'm going to do something brand new. Und er hat gesagt, ich werde etwas komplett Neues machen. You don't relate to God as someone way off and impersonal. Und du setzt dich nicht in Beziehung mit Gott wie mit jemandem, der ganz weit weg ist und unpersönlich. He is your Father. Er ist dein Vater. Not just someone else's. Nicht einfach der Vater von jemand anderem. Not just some spiritual person. Nicht irgendeine geistliche Person. Not just someone who has done the right kinds of studies. Nicht jemand, der einfach so die richtigen Art, das richtige Art von Studium hinter and sich when hat. You come to God, aber wenn du zu Gott kommst, when you pray, wenn du betest, our Father, unser Vater, my Papa, mein Papa, not just someone else's, mine, nicht von irgendjemand anders, mein Papa. It is me and him together. Es ist, ich bin das und er, wir it zusammen. Is personal. Und das ist persönlich. It is relational. Und es ist, ja, es ist eine Beziehung. It is not just a duty and an action that has to be done. Nicht nur eine Pflicht und eine Handlung, die einfach vollbracht werden muss. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, folge nicht diese andere Art von Gebeten. You pray in a personal, relational way. Du sollst auf eine persönliche Weise beten, die Beziehung beinhaltet. So this relational way is the relation of a father and a child. Und diese Beziehungsart und Weise des Gebets ist handelt von einer Beziehung zwischen einem Vater und dem Kind. So let's look at this for a moment. What is this father-child type of relationship? Und lass uns diese Vater-Kind-Beziehung einmal anschauen. Let me don't put up those pictures yet, Ben. Let me go through some characteristics of a good father. Und lass mich so ein paar Charakteristika eines guten Vaters benennen. A father is a protector. Ein Vater ist ein Beschützer. He's a provider. Er ist ein Versorger. A father, a healthy father, loves his child unconditionally. Und ein gesunder Vater liebt sein Kind bedingungslos. Deeply values that child. Und schätzt es ganz, ganz tief. Those of you who have children understand this. Und alle, die ihr Kinder habt, ihr versteht das. You would quickly sacrifice your life for the life of your child. Du würdest ganz schnell bereit sein, dein Leben zu opfern für das Leben des Kindes. Without question. Ohne irgendwie zu fragen. You would do whatever it takes to be able to provide protection for that child. Und du würdest alles tun, was nötig ist, um diesem Kind Schutz zu bieten. That's how much you value. Children. Und so sehr schätzt du dein Kind wert. A father wants the best for his children. Und ein Vater möchte das Allerbeste für sein Kind. Let's look at the characteristics of a child. Und lass uns so die Charakteristika eines Kindes anschauen. Child wants is dependent, completely dependent on the father. Und ein Kind ist einfach komplett auch abhängig vom Vater. Cannot provide for himself. Kann sich nicht selbst versorgen. This child cannot go out to the supermarket and get the groceries and cook the food. Dieses Kind dort, das kann nicht in den Supermarkt gehen, einkaufen gehen und sich selbst dann Essen kochen. Children get to be about 4 or 5 years old. Wenn Kinder so 4, 5 Jahre alt werden, they normally drive you crazy with questions. Dann machen sie dich meistens verrückt durch Fragen. It is amazing how many questions a child can ask. Es ist unglaublich, wie viele Fragen ein Kind fragen kann. How come the sky is blue? Warum ist der Himmel blau? How come your hair is gray? Warum ist dein Haar grau? You know, all kinds of just like, where did you get, come, you know, it's just, for an old man, it kind of gets crazy sometimes now. Also für einen älteren Mann ist das echt manchmal sehr, sehr anstrengend. But a child does not have the answers, the child comes with the questions. Aber das Kind hat nicht die Antworten parat, sondern es kommt mit den Fragen. A child has faith in his father. Und ein Kind glaubt an seinen Vater. You know, a child believes that the parent can do anything in the world. Ein Kind glaubt, dass die Eltern einfach alles auf der Welt tun können. They just stand there and they just think, you know, my dad can do anything. Die stehen da einfach und denken, mein Vater kann alles tun. That's great that they think that. Ich meine, toll, dass sie das denken. Child follows the parent all over the place. Und ein Kind folgt seinem Vater überall hin. Well, sometimes we see the children wandering in here, but okay, normally they follow. Also manchmal sehen wir hier Kinder hin und her laufen, aber meistens folgen sie. Isn't that right? No, Tanya? Okay. Well, once they get to a certain age, Tanya, then they wander. Okay. But often they just follow the parent all around. Also oft folgen sie einfach dem Elternteil überall hin. Well, God wants to be the one who cares. Und Gott möchte derjenige sein, der sich kümmert. And he will care for us. Und er wird sich um uns kümmern. And what we really need to understand is we need to get a new picture, a fresh picture of our relationship with God. Und das muss uns bewusst werden. Wir müssen ein frisches Bild von unserer Beziehung mit Gott bekommen. Now, please listen to this very closely. Und hört euch das bitte ganz genau an. If you are going to have the maximum experience with God, wenn du die maximale Erfahrung mit Gott haben möchtest, and reach the highest potential in your life in who God created you to be. Und das höchste Potenzial erreichen möchtest, das in dem steckt, was Gott für dein Leben geplant hat, you need to have the right picture of God. Musst du ein richtiges Bild von Gott haben. And unfortunately, many times we have a wrong picture of who God is. Und unglücklicherweise haben wir oft ein falsches Bild davon, wie Gott ist. And that wrong picture messes up our lives in a major way. Und dieses falsche Bild, das bewirkt einfach Chaos in unserem Leben. Now, I've told you before, my father was not a good father. Und ich habe euch auch schon erzählt, dass mein Vater nicht ein guter Vater war. And because of that, I had a certain picture of father in my soul, in my heart. Und deswegen hatte ich auch in meinem Herzen, in meiner Seele drin ein falsches oder ich hatte ein bestimmtes Bild, wie ein Vater ist. With my mind, I knew what all the right things were. In meinem Kopf wusste ich natürlich, was all die richtigen Dinge sein sollten. But deep in my soul, my picture of father was corrupted. Aber ganz tief in meiner Seele drin war das Bild des Vaters war falsch. Let's look at these pictures. Lasst uns diese Bilder anschauen. Here's a child that's left alone. Das ist ein Kind, das alleine gelassen wurde. Both of these pictures show children who are on their own. Und die meisten dieser Bilder zeigen Kinder, die alleine gelassen wurden. And many times we have had fathers, many of us, who really were not involved in our lives. Und viele von uns hatten oft Väter, die ja nicht wirklich an unserem Leben teilgenommen haben. That stamps a picture on our heart and in our soul. Und das drückt uns in unserem Herzen und unserer Seele so ein Bild auf. Next picture. Sometimes we had fathers who were not kind, not gentle, and were very angry people. Und manchmal hatten wir auch Väter, die nicht nett waren, nicht freundlich und sanft, sondern einfach sehr zornige Väter waren. Now, I saw a couple people smile when they saw these pictures. Und ich habe ein paar von euch lächeln gesehen, als ihr die Bilder angeschaut habt. But to be honest with you, some of you probably feel some pain. Aber um ganz ehrlich zu sein, einige von euch fühlen wahrscheinlich auch eine gewisse Pein, das anzugucken. Because you may have had a father in your life who was not a good father. Weil du vielleicht einen Vater auch in deinem Leben hattest, der kein guter Vater war. And what that does is it breaks our heart. Und was das bewirkt, ist, dass unser Herz zerbrochen wird. It puts a damage and a wound in our heart. Und es bringt eine Zerstörung, eine Wunde in unser Herzen. And so then, without knowing it, when we come to God, we feel certain things about this relationship. Und ohne dass es uns bewusst ist, kommen wir dann zu Gott und fühlen so ganz bestimmte Dinge in unserer Beziehung zu Gott. I shared a little bit with the second service last week, I think, or maybe the week before, about an experience I recently had. Und letzte Woche oder davor habe ich über so eine Erfahrung geredet, die ich hatte. God really, really spoke to my heart about my picture of God the Father. Und Gott hat wirklich mit meinem Herzen darüber geredet, wie mein Bild des Vaters ist. My natural father was an alcoholic. Und mein natürlicher Vater war ein Alkoholiker. He was not involved and really not interested in my life. Und er hat überhaupt nicht teilgenommen und ihm war es auch, mein Leben war ihm total egal. He was completely consumed with his own life and that was it. He was just consumed with himself. Und ihm ging es nur um sein eigenes Leben und es hat sich alles nur um ihn gedreht. And I've always wondered, how come it's not easy for me to spend a lot of intimate time with God in prayer. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so schwierig für mich, wirklich viel Zeit ganz intim mit Gott im Gebet zu verbringen? I pray. Und ich bete natürlich. But prayer is has been a hard thing for me. Aber Gebet war einfach immer eine schwierige Sache für it's mich. Been a lot of work. Und hat einfach viel Arbeit bedeutet. And it's not easy for me to just rest in the presence of God and just receive for him for a long periods of time. Es ist nicht einfach für mich, einfach mich auszuruhen und von ihm zu empfangen für einen längeren Zeitraum. And all of a sudden something opened up to me. Aber plötzlich ist in mir etwas aufgegangen. And the Holy Spirit just revealed in my heart. Und der Heilige Geist hat so etwas in meinem Herzen geoffenbart. My picture of Father is someone who is distant. Und das Bild, was ich hatte von einem Vater, war von einem Vater, der entfernt ist. It's not someone who really wants to spend a lot of time with you. Nicht von jemanden, nicht jemand, der wirklich viel Zeit mit mir verbringen möchte. And my picture of father was someone who's not that interested in you personally. Und mein Bild von einem Vater war, dass ein Vater einfach nicht wirklich persönlich an dir interessiert ist. And when I understood that, I said, God, there's a brokenness in my heart in this area of my life. Und als ich das verstanden hatte, habe ich zu Gott gesagt, Gott, da ist eine Zerbrochenheit in meinem Leben, in meinem Herzen drin. The scripture says in Psalms chapter 68, excuse me, 147 verse 3. Und in der Bibel im Psalm 147 Vers 3 heißt es, it says that God will come and heal the brokenhearted. Da heißt es, dass Gott kommt und alle heilt, deren Herz zerbrochen ist. He will heal the wounds that we have inside of us. Und er wird die Wunden heilen, die in uns drin sind. And so I said, God, please come and heal this area that's broken inside of me. Also habe ich gesagt, Gott, bitte komm und heile diese Wunde, die in mir drin ist. Psalm 68, verse 6 says, he's a father to the fatherless. Und im Psalm 68, 6 heißt es, er ist ein Vater der Waisen. So God, come and I pray, God, come and be my father. Und deswegen habe ich gebetet, Gott, bitte komm und sei du mein Vater. And create in me a right picture of father. Und schaffe in mir das richtige Bild von einem Vater. And you know, almost, it seemed like instantly something changed in my heart. Und es schien, als ob wirklich ganz, ganz plötzlich in dem Moment auch Gott etwas in meinem Herz verändert hat. I am finding it so fun to be in the presence of God. Und es macht mir jetzt so viel Spaß, einfach nur in der Gegenwart Gottes zu Priscilla sein. Priscilla keeps trying to kick me out of the study. Und Priscilla kommt manchmal und versucht mich so aus meinem Arbeitszimmer rauszuschmeißen. Because the computer is there and she wants to work on the computer. Weil der Computer da auch ist und sie auch an den dran will. But my prayer couch is there also. Aber meine Gebetscouch ist auch in dem Zimmer. And so I just come to my prayer couch and I just lay down and I just rest in the presence of God. Und so komme ich dann oft in das Zimmer und lege mich so auf diese Couch und ruhe einfach in der Gegenwart Gottes aus. And I'm able to just receive from him and talk to him and open up my heart to him. Und ich bin jetzt fähig, einfach von ihm zu empfangen und offen zu sein und mit ihm zu reden. He's my father. Er ist mein Vater. He's the one I can come to and I can stand next to. Und er ist derjenige, zu dem ich kommen kann und neben den ich mich stellen kann. He's the one who puts his arm around me and gives me strength and cares for me and protects me. Und er ist derjenige, der seinen Arm um mich rumlegt und mir Kraft gibt und mich auch beschützt. He's the one who gives me strength to do the things he's called me to do and create and for what he's created me to be. Und er ist derjenige, der mir die Kraft dazu gibt, das zu tun, wozu er mich berufen hat und wozu er mich geschaffen hat. He's the one who pours healing and strength into my body. Und er ist derjenige, der auch Heilung und Stärke in meinen Körper reinfließen lässt. And it is so wonderful. Und es ist so wundervoll. To spend time with my papa. Einfach Zeit mit meinem Papa zu verbringen. To hug him and to let him hug me. Ihn zu umarmen und zuzulassen, dass er mich umarmt. God cares about us. Und Gott, er kümmert sich um uns. He is the perfect father. Und er ist der perfekte Vater. He is the father who gives everything for his child. Und er ist auch der Vater, der einfach alles für sein Kind hergibt. And if we are going to experience a new world for us, und wenn wir diese neue Welt erfahren wollen, we've got to experience God not just as a God who's far off. Und dann müssen wir Gott erfahren, nicht nur als ein Gott, der irgendwo ganz weit weg ist, but a God who cares about everything in our lives. Aber als ein Gott, der dem wirklich alles in unserem Leben wichtig ist. And a God who is there to work miraculously. Und ein Gott, der wirklich anwesend ist, um auf wundersame Weise zu wirken. He cares, he knows. Er kümmert sich um uns und er kennt uns, er weiß es. And he is able. Und er ist fähig. And he will change our lives. Und er wird unsere Leben verändern. We need to pray, our Father. Und das, so müssen wir beten, unser Vater. My Father. Mein Vater. Come into my life. Komm in mein Leben. Now today I don't want to spend a lot of time. I've got a whole another section to go on, but I think I'm going to stop there. Und ich habe zwar noch ganz viel, was ich so sagen wollte, aber ich glaube, ich werde jetzt einfach hier aufhören. And I want to challenge you this morning. Und ich möchte euch heute Morgen dazu herausfordern. You can experience a whole new world for you. Du kannst eine für dich total neue Welt erfahren. If you will come to your Father. Wenn du zu deinem Vater kommst. First ask him to change or to heal the broken area in your heart. Und frage ihn zuerst, dass er dieses Zerbrochene in deinem Herzen, dass er es heilt. How many of you will say with me, there's broken areas in my heart? Und wie viele von euch würden sich mir anschließen? Es gibt Zerbrochenheit in meinem Herzen. There's things that life has done to me, and there's things that people have done to me that have caused wounds in my heart. Und es gibt gibt Dinge, die das Leben und die Menschen mir angetan haben, die einfach Wunden in meinem Herzen bewirkt haben. And when we come like those blind men, und wenn wir wie diese blinden Männer kommen, and we come and we say, our Father, und wenn wir dann kommen und sagen, unser Vater, this is what I need. Dies ist es, was ich brauche. I know I'm broken. Ich weiß, dass ich zerbrochen bin. And I need your healing. Und ich brauche deine Heilung. I need to be changed. Ich muss verändert werden. This life I'm in this area of my life is not right. Dieses Leben, was ich gerade führe, oder dieses Gebiet in meinem Leben, ist nicht richtig im Moment. Like those blind men, I want a life change. Wie diese Blinden möchte ich auch eine Lebensveränderung. When we come with that prayer, und wenn wir so mit diesem Gebet kommen, our loving Father will change our lives. Dann wird unser liebender Vater unser Leben verändern. Father, thank you for your unconditional, amazing love for us. Vater, danke für deine bedingungslose, wunderbare Liebe zu uns. I ask that you will change our picture of Father. Und ich bete, dass du das Bild, was wir von einem Vater haben, dass du es veränderst. Heal our broken hearts. Und dass du unsere zerbrochenen Herzen heilst. Heal the wounds within us. Und dass du die Wunden in uns drinnen heilst. Change our picture. Und dass du unser Bild veränderst. Help us to see you as you really are. Und hilf uns, dich so zu sehen, wie du wirklich bist. The one who gave your only son so that we could live. Derjenige, der seinen einzigen Sohn gegeben hat, so dass wir leben können. The one who forgives us when we don't deserve forgiveness. Derjenige, der uns vergibt, wenn wir Vergebung nicht verdienen. The one who pours out mercy that is completely undeserved. Und derjenige, der uns Gnade schenkt, wenn sie total unverdient ist. So God, I ask that you change our hearts. Und so Gott, bitte ich dich, dass du unsere Herzen veränderst. And give us an ability to come to you and relate to you as our so zu sehen, wie du wirklich bist. The one who gave your only son so that we could live. Derjenige, der seinen einzigen Sohn gegeben hat, so dass wir leben können. The one who forgives us when we don't deserve forgiveness. Derjenige, der uns vergibt, wenn wir Vergebung nicht verdienen. The one who pours out mercy that is completely undeserved. Und derjenige, der uns